We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Zum Verbleibenden Nase, Koks und zwei Nutten. und zwei Nutten. Und was bleibt denn also Koks und zwei Nutten? Koks und zwei Nutten. Die Situation auf der Tanzfläche hat sich in den vergangenen knapp 20 Sekunden drastisch verändert. We'll be right back.